Deutschlandfunk, Studiozeit. In unserer Reihe Westöstlicher Divan, Utopie und Wirklichkeit senden wir heute ein Hörstück aus dem Bereich der akustischen Kunst, das die arabische Musikszene von heute vorstellt. Künstler und Musiker sind längst Teil einer globalen Moderne, die das Schema von Orient und Okzident weit hinter sich gelassen haben. Klangspuren der arabischen Welt, ein Musikfeature von Norient. Mahmoud Toghmani, libanesischer Komponist, Gitarrist und Oudspieler aus Bern. Bis zum heutigen Tag habe ich immer noch keine Antwort darauf gefunden, muss überhaupt meine Herkunft in meiner Musik eine Rolle spielen, ja oder nein? Das ist zwiespältig bei mir. Raid Yassin, Musiker und Medienkünstler aus Beirut. What is identity? It's a bit mixed up with a world full of streaming on the internet, and in a way there's some people now are citizens of the virtual space. I think the generation coming now, it will be so weird if somebody tell me that he has very strong identity related to his surroundings, because the virtual space is very powerful. It can be a whole homeland. I don't know if we will get to a time, maybe soon, where there's nostalgia related to an area, or there is an exoticism related to an area. It's a big question mark, because soon the future generation, I don't know what's nostalgic for them. Die Musikwelt im Zeitalter der Facebook-Revolution. Während Blogger per Knopfdruck Regierungen ins Wanken bringen, gehen neue Musikstile vom Wohnzimmer aus um die Welt. Die Technik dazu ist inzwischen fast überall verfügbar, ob in den Städten Afrikas, Südamerikas oder Asiens. Diese Revolution verändert nicht nur die Politik einzelner Länder, sondern auch das globale Verhältnis von Zentrum und Peripherie. Zumindest die akustische Moderne ist kein Privileg der Industrieländer mehr. Kuduro aus Angola, Beilefunk aus Rio, Cumbia Electronica aus Lateinamerika, Musik Konkret aus Kairo, freie Improvisation und Klangkunst aus Beirut formen unseren Zeitgeist mit. In der arabischen Welt ist das Gefüge aus lokalen Traditionen und globalen Klangkulturen besonders spannungsreich. Musikalische Gegenwelten. Raed Yassin, Musiker und Medienkünstler aus Beirut. If you just see the development of cultural exchange between East and West, I'm against this, but let's say like this, that there is East and West. The big problem of the West is how much arts and culture are institutionalized into the Western standard of art, and what's outside it. It's more like world music. And of course, there is a thing related to exoticism and also lack of knowledge. John Camille Farah. Jinju Dervish. Arabische Rockmusiker, Rapper, Free Jazzer und Produzenten von elektroakustischer Musik wollen sich abnabeln. Von der omnipräsenten pan-arabischen Popmusik aus dem Satellitenfernseher, von den alten Diktatoren und Politikern, von konservativen Haltungen und von den Islamisten sowieso. Maher Madini, Heavy-Metal-Veranstalter aus Beirut. We're not Christians, we're not Muslims, we're not Jewish, we're Lebanese. So just listen to our music, see that this corner of the world has a market. You can come play here, you see there are bands here. You can get bands and sign them from this country as well. Omar Suleiman, Lech Yani. Musik und Krieg. Mazen Kerbash, Starry Night. Viele Musiker in Beirut haben die ersten 15 Jahre ihres Lebens im libanesischen Bürgerkrieg verlebt. Parolen, Gewehrsalven und Bomben gehörten zum akustischen Alltag. Die Musiker erkennen noch heute alle Kriegswaffen allein am Krach. Sie begreifen mit dem Ohr, welchen Weg eine Rakete nimmt. Ihre Ohren wurden zudem von 200 Radiosendern geschärft. Die sendeten während des Krieges nonstop. Und sie wurden nonstop gehört. Cynthia Saven, Cyril Nashar und Rana Eid, Musiker aus Beirut. You have to imagine that you're living in a city where there is most of the time no electricity, nothing but breaking news on the radio, like now it started in this neighborhood, now it's on, and all your concern is, do you have enough fuel in the car to run away if something happens in your neighborhood? That's the only concern. So when you talk about music and bands and rehearsals, it's very surreal. It's a different planet. And we were very happy in this different planet. So we created our kingdom we were somehow the lords of this kingdom with our own music and choice of music and our own public. So we used to play in shelters and invite the neighborhood's kids to come. 10 people would come and we would feel extremely proud and, 13, 14 years old. But we had a lot of fun, a lot of fun. We used to be interrupted most of the time by shellings and bombings. Yeah, there's départ arrivé. You know what that is? No. Départ arrivé is like departure and arrival. We would always expect the departures to know where the arrivals are of the bombs. So you'd hear tuff, you know, kind of thing. So there would be this kind of, everybody would stop breathing and then breathe again after the bomb falls because it didn't fall on you. You're still alive, you heard it. When you hear a bomb, it's good because it means it didn't hit you. If you don't hear anything, it means it's so close, you just feel the blast. The sound is what remains of the blast, you know? I don't remember this, but my mom used to tell me that I would listen to music just to not to listen to the bombs anymore. So I put the Walkman, like a little Walkman, so she told me you listen to all music we have, Fairuz and all the Arabic music we had, just to avoid the bombs. So I think it's unconsciously this way I loved music, because I don't know when exactly first time I realized that I love music. عبالي عبالي قول عبالي عبالي كذب عبالي وقف دخان عبالي بطل خاف عبالي كون لحالي عبالي ابكي عبالي اضحك عبالي امشي على الطريق عبالي حب عبالي اسمع عبالي شوف عبالي اكتب عبالي اسكر عبالي يرن التليفون عبالي شوف الناس اللي بحبهم عبالي مسح بويا عبالي كون كلب عبالي عيش عبالي موت عبالي قص شعراتي عبالي اسبح عبالي احضر فيلم عبالي سافر عبالي اكل ضفيري عبالي اكل لحمه عبالي حشش عبالي اشرب قهوه عبالي اقتل دبانه عبالي اقتل صرصور عبالي اخلق عبالي اقتل حدا عبالي اعبط حدا عبالي علم عبالي روح عبالي اتعلم عبالي اجي عبالي دوم عبالي zwei Trompeter, der Libanese Mazen Kerbaj und der Österreicher Franz Hautzinger. Deine Trompetensounds klingen wie Helikopter und Maschinengewehre, sagt Hautzinger zu Kerbaj. Kerbaj beginnt nachzudenken. Once we were in Amsterdam, in a place called the Bimhuis. We went there, we knew some names, like even Peter Broodsman. I heard his name, but I didn't know him. And then I see this, the machine gun CD, and it was like really, I saw the CD with the machine gun with subtitle, automatic gun for fast continuous firing. I said I need the CD, I have to get it. And I heard it and it was really far out. I remember getting it home and my brother listening to it and laughing for half an hour, like, ah, you call this music? He called his friends. Each time a new friend of him came to the house, he brought him to my room, like, put us the CD, and they laughed. It was really great. It's really, like, powerful. You can almost feel him, because now they will all get onto him on the saxophone. You'll see, like, you can see him alone firing on people, and then they attack him, you. Really incredible. Becoming more and more clear, it's evident that the war made a big influence on my music making and on my musical interest. Today, when I listen, like we listen in the solo, there is one track where you really hear like helicopters or machine guns or stuff. And I think unconsciously I went to the sounds that relates directly to the soundscapes of my youth. So this kind of playing, it's for me, directly linked to rifles and to helicopters, and there is no intention at all. I mean, it's something I discovered while playing this sound. It's very saccadated sound like this. I have a very strange relationship to silence. Silence wasn't just silence, if you want. Silence was synonym of peace, somehow. Like there's no bombs, no rifles. But it was always, during all my life when I was young, a preparation for something worse to come. So it was always, silence was almost, you were afraid a little bit from silence, because you don't know when it will come. Mazen Kerbaj ist nicht der Erste, der mit den Geräuschen des Krieges experimentiert. Luigi Russolos Manifest L'Arte dei Rumori von 1913 ist ein Klassiker der europäischen Moderne. Wie die übrigen Futuristen, so feiert auch Russolo den Krieg als ästhetisches Ereignis. Eine ähnliche Faszination für Waffenklänge findet sich auch bei Kerbaj und vielen seiner Kollegen. Für sie ist der Krieg allerdings vor allem eine nostalgische Erinnerung an die eigene Jugend. Und er ist ein Marketingfaktor. Europäische Kuratoren finden Kriegsmusiker interessant. Arabische Tradition und arabische Moderne. Ja, Mustafar Shala Baida, Asmahan, Laila Murad und Umm Kulthum, große Sängerinnen der arabischen Welt. Tahal el-Fashni, Koranrezitation. Mohammed Antar, Flötist aus Kairo. If you listen to one sheikh or reciter reciting the same verses twice, you'll find it different. You know this. This is why people do not stop listening to some things, like Quran, for instance. So you always find new things to listen to. This is why always there is always new creation. And this is one of the most important things that influenced Arab music. There is always a new thing. There is always new invention. Mustafa Ismail, Koranrezitation. فمن هذا الحديث تعجبون أه تحجبون وتضحكون ولا تبكون. Viktor Sahab, Musikwissenschaftler aus Beirut. A lot of education people in the schools of music and the conservatories and so on, they have this bad explanation of our retarded situation compared to the West. And they think that getting rid of our Islamic and Arabic patrimony is the solution, whereas it is the problem, because we will never have a composer having a fifth symphony or as great as the fifth symphony, because this is impossible. They do not, for example, teach the Quranic recitation in the conservatories. And this is a problem that is unbelievable for me. I mean, how could it be possible that you just ignore the main source of your greatest renaissance in music in the 20th century? Walid Golmier, Komponist und Direktor des libanesischen Konservatoriums. The only vital factor to bring music to move and to get evolution is an orchestra. If you don't have an orchestra, you're out. Totally out. We have in the orchestra 4 kanun players, 6 oud players. We have 4 nai. And it's the first time in any orchestra that you have that number of oud players or kanun players or nai. Why? Because usually they say 2 instruments, 2 ouds doesn't match together. They sound false note, but this is not true. The true thing is that you have to practice the thing and then you judge. Sharif Sekhnaoui, Train. Arabische Komponisten, Modernisten und Intellektuelle kritisieren die arabische Musik seit langem. Die endlosen Wiederholungen und das andauernde Zirkeln um einige wenige Zentraltöne empfinden sie als rational unterentwickelt. Arabische Musik gleiche arabischer Politik, sagen sie. Diese Haltung finden viele der heutigen Musiker überheblich und arrogant. Arabische Orchestermusik oder Orient-Jazz-Fusion-Projekte wiederum sind ihnen zu pompös und kitschig. Die heutigen Musiker gelten deshalb als verwestlicht. Dabei suchen sie ihre musikalische Identität einfach in ihrer persönlichen akustischen Umgebung und in der Geschichte der alternativen arabischen Popmusik. Lejin Nestel. الاصحاب غدارين الحباب الحباب الحباب خداعين الاصحاب الاصحاب الاصحاب غدارين عامل بالخير في احبابي ولاو لي عقارب في جنابي عامل بالخير في احبابي ولاو لي عقارب في جنابي زادوا لي في همي وعذابي ونستاهل زادوا لي في همي وعذابي ونستاهل زادوا لي في همي وعذابي ونستاهل زادوا لي في همي وعذابي. Psychedelischer Rock und Bauchtanz oder der Orient als Spielangebot. Morocco, Devils, Anvil and the Sea Dares, arabische Rockmusik aus den 1970er Jahren. a trace of you. Les champs d'olivier et dans le sable la rose s'est évanouie. Omar Khorshid, Kultgitarrist der 1960er Jahre aus Kairo. Die orientalischen Sounds aus den arabischen Nachtclubs in New York, Paris, Beirut und Kairo verletzen jede Grenze von Authentizität, schreibt die Musikethnologin Anne Rasmussen. Genau das gefällt den Musikern heute. Die Offensichtlichkeit und Leichtigkeit dieser Orientkarikaturen. Sie dienen als Spielvorlage. Die Musiker haben den Reiz von exotischen und psychedelischen Klängen für sich wiederentdeckt. Sie grenzen sich damit aber ab von der herkömmlichen Weltmusik. Dort herrscht eine Art akustisches Reinheitsgebot. Traditionelle Musik soll möglichst unversehrt von westlichen Einflüssen erklingen. Hinter den Kulissen mischten sich hier jedoch meist Sounds der kommerzialisierten Gegenwart mit der pseudohistorischen Patina anderer Zeiten und Orte. Der Musikethnologe Veit Erlmann bezeichnet dieses Phänomen als Pastiche. Er meint damit eine spezielle Art der Parodie, die Polemik und Satire gänzlich ausblendet. In der Weltmusik 2.0 werden die bissigen Elemente der Parodie nun wiederentdeckt. Praid, 8 Giga. Karim Lotfi, Psyche Zelda. Sheikh Imam, live in Paris. Mes larmes coulent à cause de toi, Égypte. Qu'on m'emprisonne ou qu'on me pende, qu'on m'exile ou qu'on me torture, je ne m'enfuirai jamais. Ziad Sahab, Oudspieler und Sänger aus Beirut. I used to sing to make many concerts in the universities, especially in AUB, many political groups and parties. Everyone who thought he was concerned in this kind of lyrics tried to come to me to talk to me about the party he represents, and we are like this and like that, and we'd like to work with you, and we'd like you to be a figure of ours. In Lebanon, it's awful because in this kind of work, everyone who's in this party has to like your music, and everyone who's not dislikes you. That's why I don't want to be in any party. But I know, for example, in the Lebanese war, there are so many singers who became singers by a decision of the parties. Joël Khoury, pianistin aus Beirut. We don't have heroes. We are a nation with no heroes. The only heroes supposedly we have, we make fun of them. Even our artists, I make fun of our artists, the big ones. I mean, let's say the Rahbanis, for example. You know, we have pervert heroes. We don't have, I mean, and I think psychologically, there are many studies done about in psychology, how you can have real psychological problems if you cannot relate to a father image or a parent image that is strong and knows what's happening, understands, you know, you need a hero somewhere to function normally and to feel good. Krisenbewältigung. قرر الرئيس محمد حسني President Hosni Mubarak has decided تخليه عن منصب to step down as the President of the Republic. اهبط للشارع وشوف العبيد ولا تحوش شوف الحاكم بالمتراك تاكاتك مع البالوش مدام ما فما حد باش يقول له كلمة لا حتى القانون اللي في الدستور نفخ وشرب ماه كل نهار نسمع قضية ركبوها له بالسيف فرطان حاكم يعرف اللي هو عبد نظيف نشوف في اللحنة اشتهرف انسان ما تحاش فيه زعمة ترضى هلف انت عارف كلام يفكر حين عارف مدام كفور ما ترضاش الشغلة صغارة كالور هذا ميساج عبارة واحد من صغارك يحكي معاك بالصفراس انا عايشين كل كلاب اشترى الشعب عايشين الذل وفلاكو من كاس عذاب استبلاد شعب بلاد برشا في جزء بلاد هاك نشوف اش قاعد صاير في البلاد Garo Gdanyan, heavy metal guitarist, Beirut. And you have also war with yourself, man. You know? Like you want to take yourself to a better place and you want to make something out of yourself. And it's like a battle. Yeah, you want to live. That's the worst war, man. And the worst fears, you know? And the worst fear is, man, to stay where you are, not moving a step forward. This is my fucking fear, man. You know, as a band and as a family and as friends and everything. You want to take everything to a level. You know, it's fucked up, man. Mahmoud Toukmani, libanesischer Komponist, Gitarrist und Oud-Spieler aus Bern. Ich finde auch in der letzten Entwicklung in der arabischen Musik, dass die Heterophonie fast am Verschwinden ist, dass sie einfach immer in größeren Ensembles spielen. Und das war ein wichtiges Merkmal in der arabischen Musik. Ohne Heterophonie wäre die arabische Musik eigentlich für mich uninteressant, außer der Improvisation oder Takassim. Aber Heterophonie, das heißt das Zusammenspielen von, sagen wir mal, mindestens 3-4 Instrumentalisten mit diesen kleinen Verzögerungen, macht diese Musik so lebendig und irgendwie neu, weil je nach Musiker hört man verschiedene Verzierungen, verschiedene Heterophonien. Thank you. Mustafa Said, Oud-Spieler aus Kairo. It is a type of development, but development based upon the two ages of Nahda, the first of the Abbasid era and the second of the 19th century era. I mean, trying to develop from inside. We are trying to find also other solutions of forming a sentence, a musical phrase, trying to build, not to repeat. Hassan Taha, Sami Chromatic. Bei den arabischen Musikern von heute steckt der Protest im Sound. Etwa beim libanesischen Elektroniker Tarek Atoui. This is our way of being patriotic, you know. We want take advantage or use the name of Lebanon in any type of way, you know. The image, at least me, that I'll be giving of Lebanon will be something of a country that is really different from what people have in mind. Tarek Atoui, Mor Ovash. Might be seen as a long-term resistance. And it's something that has to infiltrate society, you know, and that isn't directly understood or felt as music or as being such art, you know, so this is why it's long-term resistance. No, like imagine everybody listening to experimental music or to improvised music under bombing, like, hold on. Tarek Atoui, The Semantic Scanning Electron Microscope. Die neue Generation arabischer, aber auch afrikanischer und asiatischer Musiker erreicht uns übers World Wide Web. Kriege, Krisen, strikte Visabestimmungen und verschärfte Migrationspolitik werfen sie zwar immer wieder zurück. Und doch haben sie begonnen, unsere Auffassungen von Authentizität in der Musik zu hinterfragen. Sie kommen den Exotismen und Orientalismen um viele Takte zuvor. انتخابات لبنان 2009 صباح زيران ومصوت Malika und MC Zouche. انتخابات 2009 اختلاف او اتفاق ما تكون الانسان اللي اضطرك بلده ينهان بعدين فاق ما تحمل سلاح مول وقت انتخابات يا خي اللي فات مات زهنا من فوضى الطلحات سد الاقتراح حيكون بعلبة زجاجية فيا شفافية لتضل الاصوات هي هي لازمنا الديمقراطية لتبقى الاراء اللبنانية اللبنانية والحرب الطائفية صباح زيران يوم التعبير بحرية هيئة اشراف مراقبة قصوى بالعملية صوتك قلك او قلك بس مش للبيع شغل عقلك ما تعمل شو ما قالك لك في وسمع صوت للوحدة الوطنية انت صوت ضد اي طائفية انت صوت ضد الالعاب السياسية انت صوت صوتك مثال للحرية انت Eyes and ears open to see it goes again. This is the mirror. Notice the peers voting. It all depends on you. Don't make the same mistakes you made before and put a country at stake to vote for the candidate that pays you more. Let's forget the past and why. Yes, besides a conscience that's supervised by SKEC. Elect whoever you think is best and whoever you think fits the position. It's as simple as reading their program. If no man fits the spot, don't hesitate to drop. A blank paper in that box, let's rock. صوت للوحدة الوطنية انت صوت ضد اي طائفية انت صوت ضد الالعاب السياسية انت صوت صوتك مثال للحرية انت صوت للوحدة الوطنية انت صوت ضد اي طائفية انت صوت ضد الالعاب السياسية انت صوت صوتك مثال. Wir brachten Klangspuren der arabischen Welt, ein Musikfeature von Norient. Text, Interviews und Musikauswahl Thomas Burkhalter. Ton- und Musikcollagen Simon Grab. Produktion Deutschlandradio Kultur 2012.